In der vergangenen Vorlesung haben wir das Jahr 1900 ins Auge gefasst. Ein wichtiges Kalenderdatum für die Geschichte der theoretischen, aber auch der praktischen Bedeutung des Traums. Denn in diesem Jahr erscheint ein Buch eines jungen und zu dieser Zeit auch nicht wirklich bekannten Nervenarztes aus Wien, Dr. Sigmund Freud. Das Buch heißt Die Traumdeutung. Wie wir in der letzten Woche bei der genauen Lektüre der kurzen Vorbemerkung dieser Traumdeutung bereits herausgehört haben, handelt es sich von der ersten Zeile an buchstäblich um ein in aller Bescheidenheit gesprochen überaus ambitioniertes, ein kühnes Buch sozusagen. Freud will in ihm nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein ganz neues Verständnis der Nervenkrankheiten und ihrer Therapie, und zwar vom Paradigma des Traums her, entwickeln. Bevor wir zur Traumdeutung kamen, hatte ich in der letzten Woche einen Bogen gespannt, der nicht nur die Theorie Freuds, sondern überhaupt das eigentümliche menschenwissenschaftlich-seelenforscherische Klima der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachtete und noch einmal mit der Romantik verband. Denn tatsächlich gibt es da Verbindungen. Im historischen Rückblick auf eine radikale Neuerung kann man immer eine ganze Menge unterschiedlicher Wurzeln dessen, was dann sozusagen im Rückblick als radikal empfunden wird, entdecken. Und so treffen zweifellos auch in der Psychoanalyse Freuds, die wir uns heute näher ansehen werden, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Einflüsse zusammen. Etwa eine hermeneutische Tradition der Auslegung von Gesagtem und auch von Schriftsinn, also von Wörtern und Worträtseln etc., bis hin zum Buchstabenspiel oder zur Buchstabenverschiebung. Oder auch eine ikonologische Tradition, also der Idee der Entzifferung der stummen Bedeutung von Bildern, von Traumbildern in diesem Fall. Oder auch eine humanistisch-emanzipatorische Tradition finden wir in der Freud'schen Theorie, also eine Tradition, die es dem Therapeuten gebietet, auch dort noch im Alleingang quasi nach Heilung zu suchen, wo nach orthodoxem medizinischem Maßstab ein Fall längst als hoffnungslos gilt. Dennoch gibt es gute Gründe, gerade den eigentümlichen, das Wirklichkeitsproblem, wie wir gesehen haben, ja so stark verändernden Denkstil der Romantik mit der Seelenforschung des ausgehenden Jahrhunderts in Verbindung zu bringen. Also neben diesen ganzen anderen Wurzeln ist es in der Tat plausibel, die Romantik in eine besondere Nähe zu dieser Endphase des 19. Jahrhunderts zu bringen. Ich hatte Ihnen drei relativ formale Verwandtschaftszeichen zwischen der romantischen Naturphilosophie und der ihrem Selbstverständnis nach natürlich der ganz nüchternen empirischen Menschenwissenschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts beim letzten Mal genannt. Da ist A, der ganzheitliche Ansatz, Holismus, Stichwort, der ganz auf Prozesse des Werdens oder auch auf dynamische Relationen setzt, zwischen denen allenfalls graduelle Übergänge, im Grunde nie aber scharfe Trennungen ausgemacht werden können. Dann, neben diesem sozusagen Prozess-Kontinuumsdenken, dann als zweites das Faszinosum des Unbewussten, eines Unterbewusstseins, das sich der Reichweite unseres subjektiven Bewusstseins auf Dauer oder auch immer wieder neu zu entziehen vermag. Schließlich C, eine spürbare Abstandnahme von der einfachen und eindeutigen Aktualität der geschichtlichen Wirklichkeit hier und jetzt und auch der geschichtlichen Zeitstruktur, also dieser Eindeutigkeit des Zeitpfeils der Gegenwart in die Zukunft hinein. Vor allem die Frühromantik verhielt sich, das hatten wir ja gesehen, bei allem Spiel mit Fantasie und Ironie meist ganz gegenwartsnah und oft scharf politisch und in diesem Sinne sozusagen auch nah an der geschichtlichen Wirklichkeit. Die Spätphase der Romantik rückt von dieser Haltung ab und versenkt sich in das Innen einer teils seelischen, teils mythologisch allumgreifenden Sphäre, aus deren Tiefe heraus jedwede Tagesaktualität als bloßes Oberflächenphänomen erscheint. Man könnte den späten Schelling als Beispiel dafür anführen. Ich hatte in der letzten Woche lieber die eigentümliche lebensmetaphysische Perspektive Arthur Schopenhauers als Beispiel gewählt. Auch Schopenhauer sieht Wirklichkeit und Traum nur graduell unterschieden, wie die Romantik. Alle unsere Welteindrücke sind für ihn nur Vorstellungen. Und was eigentlich zählt, ist eine verborgene Willensdynamik, ein verzweifelter Lebenstrieb, eine Daseinssucht, in der eigentlich kein Sinn steckt und die uns trotz aller kulturellen Anstrengungen letztlich eigentlich nur unglücklich machen kann. Schopenhauer rückt mit dieser Perspektive Wachwahrnehmung und Träumen eng zusammen, wie die frühe Romantik es tat. Unsere Träume sind kürzer und unverbundener als unsere Wachwirklichkeit, aber vielleicht ist auch das Leben nichts als ein langer Traum. Schopenhauer geht es mit dieser Nähe von Wachen und Träumen jedoch nicht mehr um die Schaffung einer neuen, einer poetisierten Gegenwartswelt, sondern im Gegenteil, alle Fantasien werden entzaubert. Der große Abstand zur Welt, den Schopenhauer herstellt, ist unwiderruflich und er ist von Hoffnungslosigkeit geprägt. Schopenhauer lässt sozusagen von der ästhetisierten Romantiknatur, wie Marquardt das genannt hatte, nichts mehr übrig, als nur das Rätsel in unserem eigenen Inneren. Eben diesen barbarischen Lebenswillen, den nackten Trieb sozusagen. Ich hatte in der vergangenen Woche den erst vor wenigen Jahren verstorbenen Philosophiehistoriker Hans Blumenberg erwähnt, der Schopenhauer genau in diesem skizzierten Sinne der Vorgeschichte der Freudschen Psychoanalyse zurechnet. Und es spricht viel dafür, dass Blumenberg recht hat. Denn Schopenhauer denkt, auch das hatten wir beim letzten Mal gesehen, dass Wachen wie die Träume auf gewisse Weise als lesbar, nämlich bezogen auf diesen Triebwillen sozusagen, der dahinter steckt. Wir können den heimlichen Winkelzügen des Willens, der in uns steckt, durch Deutung unserer Vorstellungen zumindest auf die Spur kommen. Wohl unabhängig von Blumenberg hat ein zweiter zeitgenössischer Philosoph, Odo Marquardt, beim letzten Mal hatte ich ihn mit Blick auf seine Romantikinterpretation ziemlich kritisiert, wir können mit Marquardt eine weitere Beobachtung formulieren, die gut zu der Blumenbergschen Diagnose passt. In dem Maße, wie am Ende der Romantik die ästhetische, die fantasiebeseelte Sicht der Dinge verloren geht, entsteht tatsächlich ein neuer Naturbegriff, nämlich der Naturbegriff der empirischen Anthropologie. Und er entsteht als Nachfahre sozusagen des romantischen Naturverständnisses. Zwar bleibt in dieser empirischen, positivistischen, könnte man sogar sagen, Anthropologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts der emphatische Glaube an eine ganzheitliche und belebte Universalnatur erhalten. Der Begriff des Lebens spielt auch eine große Rolle. Aber diese Natur verliert sozusagen ihren durchgeistigten Charakter. Sie erscheint nun nur noch materiell. Eben als dieser schopenhauerische Lebenstrieb beispielsweise oder eben als die Triebe, die die spätere Psychologie oder Psychoanalyse beschäftigen. Die Entzauberung der Romantiknatur etabliert die Triebnatur. So lautet Marquardts zugespitzte These. Denn setzt man ganz auf die Unwillkürlichkeit des Lebens, glaubt man aber nicht mehr an das, was im Leben der Schönheit huldigt und auch der, sozusagen der kommenden Wirklichkeit, so bleibt nur das Bedürfnis übrig. Und ein materieller Teufelskreis von Macht des Wunschs und Macht der zumeist versagten Wunscherfüllung auf der anderen Seite. Auch Marquardt sieht die Psychologie und die Psychoanalyse in diesem Sinne als Nachfahren der Romantik. Aus unserer Perspektive des Traumes können wir ergänzen, Nachfahren ja. Allerdings einer Romantik, die eben im Zuge dieser Entzauberung von der Romantiknatur zur Triebnatur, mit der Marquardtschen Formel, die eben in dieser Entzauberung sozusagen ihren Bezug auf das Unwirkliche verloren hat. Also diese symmetrische Vorstellung, in der das Wirkliche und das Unwirkliche sich sozusagen permanent gegenseitig provozieren, befragen und im Gespräch halten miteinander. Die romantisierte Natur lebte ja von ihrer Zweideutigkeit. In ihr war das Träumerische, die zauberische Schatten- und Fantasieseite einer nur vermeintlich eindeutigen Wirklichkeit. Die nachromantische Triebnatur hingegen, und das ist schon bei Schopenhauer erkennbar, ist wieder eindeutig geworden. In ihr wird auch wieder eine Natur zur Grunddefinition des Wirklichen. Nur diesmal sozusagen die Wirklichkeit des Traums einschließlich. Denn sofern der Traum ja aus der späteren Perspektive nichts anderes als Trieb ist, materiell gefasster Trieb, fällt der Traum ja gleichsam, gemessen an der frühen Romantik, sozusagen in die Wirklichkeit zurück. Er hat keinen genuinen Bezug mehr zu etwas, was unser Wirklichkeitsverständnis noch hinterfragen könnte. Denn soweit er Traum als Traum nichts anderes als Trieb ist, hat er selber ja sozusagen eine Beschaffenheit, die wir auch mit dem Repertoire von sozusagen Naturwissenschaften erklären können. Sofern der Traum nichts anderes als Trieb ist, fällt er sozusagen in die Eindeutigkeit eines Wirklichen zurück. Halten wir diesen Punkt fest, denn er markiert uns den Abstand zwischen der romantischen Traumtheorie und dem Traum, wie er dann am Ende des Jahrhunderts Psychologie und Psychoanalyse fesseln kann. Für die Romantik war das Träumen eine exemplarische Durchbrechung des Prinzips Wirklichkeit und die Verheißung einer ganz neuen Sicht, in der Wirkliches und Unwirkliches sich auf unerhörte und einmalige Weise ineinander fügen können. Für die Psychologie späteren Typs ist das Träumen ein Rätsel, das aber innerhalb der Wirklichkeit nur wieder auf eine zweite, eben etwas tiefer liegende Wirklichkeit verweist. Diese tiefer liegende Wirklichkeit, in der Seele oder wie auch immer, ist aber ebenfalls nur eine Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit des Seelenlebens. Der Traum verzaubert also dann nicht mehr unsere Welt, er zeigt uns einfach nur eine zweite Natur unserer selbst. Wie viel von dieser harten Sicht auf die Vereindeutigung und auch Verflachung des Naturverständnisses nach der früheren Romantik tatsächlich auch auf die Theorie Freuds zutrifft, das ist eine Frage, die wir zunächst offen lassen können, weil wir uns Freud ja jetzt erstmal näher ansehen. Ich denke nicht, dass Marquards grobes Schema der Entzauberung der Romantiknatur, sodass sozusagen diese wirklich allzu wirkliche Triebnatur am Schluss dabei herauskommt, der Psychoanalyse so ganz gerecht werden kann. Es trifft aber sicher, dieses Schema trifft sicher, sagen wir mal, den psychologisch-anthropologischen Zeitgeist an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Am Ende der vergangenen Sitzung hatten wir kurz besichtigt, wie zahlreich die gelehrten Publikationen zum Schlaf und Traum schon ab etwa 1855, 1860 werden. Sie erinnern sich an diese Riesenliste. Tatsächlich haben wir hier das Phänomen vor uns, dass ich in der ersten Vorlesung eine Verwissenschaftlichung des Interesses am Traum und an den Traumerfahrungen genannt hatte. In romantischer Zeit, also in dieser früheren Zeit, waren es entweder die unseriösen, okkulten Schriften oder aber die Literatur und die Philosophie, in denen das Träumen Raum bekam. Ein halbes Jahrhundert später ist es die positivistische Naturforschung, eben die Psychologie, die Physiologie oder auch die Hirnforschung, die den Traum untersucht. Freilich, dies als letzten Satz zur vergangenen Vorlesung, diese empirischen Disziplinen untersuchen den Traum, aber sie haben dabei erhebliche Probleme. Weder was empirische Erklärungen angeht, noch methodologisch kommen diese Traumforschungen vor 1900 zu irgendeinem nennenswerten Ertrag. Also da wird rumgebastelt und alles Mögliche so an Hypothesen aufgestellt, aber es gibt in dem Sinne eigentlich keinen irgendwie Griff, der das Phänomen packen könnte. Freuds Traumdeutung setzt nun, was den theoretischen Anspruch angeht, ganz neu ein. Das hatten wir beim letzten Mal mit ein paar Sätzen, die sozusagen das ganze Buch einleiten, schon in den Blick genommen. Betrachten wir nun dieses dicke Werk, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, also so einen Umfang hat das in der Studienausgabe, in Ruhe. Das Buch, wiewohl es nur ein neuropathologischer Beitrag, also ein Buch über Nervenkrankheiten sein will, Sie erinnern sich, Freud betont ja, er glaubt den Kreis dieser neuropathologischen Interessen nicht überschritten zu haben. Wiewohl es also diesen Anspruch hat, ein Buch über Nervenkrankheiten zu sein, übertrifft es zunächst einmal an Gründlichkeit der Recherche alle seine Vorgänger. In einem ersten umfangreichen Kapitel sichtet Freud den gesamten Forschungsstand zum Thema Traum von Aristoteles bis zu den zu seiner Zeit aktuellen Autoren und er filtert aus dieser ziemlich unübersichtlichen Materiallage, also wir haben hier in der Vorlesung etwas mehr behandelt noch als Freud da behandelt, aber trotzdem, also es ist immens, was er sozusagen als Neuropathologe am Anfang da aufbietet. Er filtert aus dieser Materiallage zunächst bestimmte Merkmale des Traums oder des Träumens als mehr oder weniger gesicherte Merkmale heraus. Sehen wir uns an, wie Freud auf diese Weise erst einmal ganz systematisch die gesamten bislang vorhandenen Kenntnisse über den Traum für seine eigenen Zwecke sichtet und ordnet. Eine erste Frage wird in der Literatur divergierend beantwortet. Nämlich die Frage, in welchem Maße kehren eigentlich, wenn wir träumen, Tageseindrücke wieder? Der Anthropologe Burdach beispielsweise, 1838, sieht den Traum dezidiert als Abkehr und als radikale Loslösung von Tageserfahrungen. Ähnlich sieht das Immanuel Hermann Fichte 1864. Gerade weil der Traum die Wirklichkeit so sehr stark verfremde oder symbolisiere, sei er eben so eine Art Gegendimension, sei er heilsam und wirke er befreiend. Das ist die These dieser Autoren. Solche Meinungen stellen aber eine Minderheit dar. Die überwiegende Zahl der Beiträge, stellt dann auch Freud fest, etwa Hafner 1887, die überwiegende Zahl sieht den Traum Aristoteles nicht unähnlich als Fortsetzung des Wachlebens an. Der Traum führe zum gewöhnlichen Leben zurück oder er bestehe jedenfalls ausschließlich aus dessen Elementen. Mit dieser Formel des mit einer Formel des französischen Psychologen Maury, nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré ou fait. Wir träumen, was wir gesehen, gesagt, begehrt oder getan haben. Noch drastischer sieht ein Autor namens Maas den Traum ausdrücklich nicht nur als einen Fortführer, sondern sogar als einen Verstärker der Leidenschaften und Eindrücke des Wachlebens an. Freud selbst folgt dieser zweiten, allerdings in einer differenzierten Version der Sicht des Traumforschers Hildenbrandt, der 1875 den Traum folgenderweise durch drei Gegensatzpaare definiert, in gewisser Weise eine etwas versöhnliche Lösung in dieser Kontroverse, produziert der Traum ganz Neues oder lebt er im Grunde von unseren Tageseindrücken. Hildenbrandt stellt fest, den Traum charakterisiere erstens zwar eine strenge Abgeschlossenheit von der tatsächlichen Erfahrung, gleichwohl aber ein stetes Hinübergreifen des Erlebten, das nämlich als Tagesrest im Traum wiederkehrt. Den Traum charakterisiere zweitens eine Fremdheit, gleichwohl aber eine Vertrautheit. Er ist absurder Einschub in unser Wachleben und doch merkwürdig selbstverständlich. Selbst wenn er uns ganz offenkundig fremde Konstellationen zeigt, haben die Träume etwas Fremdes und Vertrautes zugleich. Der Traum erscheint uns drittens, immer noch Hildenbrandt, sowohl neu, wie aber auch, wie wir regelmäßig davon ausgehen können, dass sein Grundstoff immer dem bereits Erfahrenen entnommen wurde. In diesem differenzierenden Sinne, also Sie müssen sich den Hildenbrandt jetzt nicht merken, ich wollte nur mal vorführen, was da so, also wie unterschiedlich da so die Forschungslandschaft ist. In diesem differenzierenden Sinne hält dann Freud selbst einführend Folgendes fest, Zitat, dass alles Material, das den Trauminhalt zusammensetzt, auf irgendeine Weise vom Erlebten abstammt, also im Traum reproduziert, erinnert wird. Dies wenigstens darf als unbestrittene Erkenntnis gelten. Der Traum ist also keine radikale Neuschöpfung, irgendetwas jenseits, im völligen Jenseits der Tageserfahrung, sondern er ist eine Form der Erinnerung, der Reproduktion von Erlebtem. Gleichwohl, so Freud weiter, gibt es eine Anzahl weiterer Eigentümlichkeiten dieses Erinnerns, das wir da im Traum leisten. Auch diese Eigentümlichkeiten werden in der einen oder anderen Art in der bereits vorhandenen Literatur häufiger vermerkt und Freud sortiert das und kann sie eben jeweils dann auch durch Beispiele eigener Träume bestätigen. Also halten wir fest, dieser erste Punkt ist nicht trivial, der Traum ist eine Form des Erinnerns. In welcher Form auch immer sind es schon gehabte Eindrücke, Tagesreste, die wir im Traum wiederfinden. Weiteres Merkmal. Wir kennen oft Traumerfahrungen zunächst nicht. Manche Details erscheinen einem vollständig fremd. Es bedarf oft einiger Mühe, sie dennoch zuzuordnen, indem man nämlich systematisch rekonstruiert, wann einem möglicherweise genau dieser Eindruck begegnet sein mag. Das gelingt dann auch meistens. Also wenn man sich intensiv anstrengt, kann man sagen, es lassen sich wahrscheinlich wohl im Prinzip alle unbekannten Elemente, die wir in Träumen so finden, früher oder später auflösen. Freud bringt da auch Beispiele, Reiseeindrücke und so weiter. Also man braucht eine ganze Weile, um das wieder zu reproduzieren, dass man es tatsächlich irgendwo schon mal aufgelesen hat, diesen Eindruck. Es gibt aber eben, obwohl wir da im Prinzip irgendwann drankommen, dass wir das schon mal gehabt haben, so einen Eindruck, es gibt aber offenbar zunächst einmal, das hält Freud fest, ein erstaunliches, er nennt das Mehrwissen des Traums. Mit anderen Worten, wenn wir träumen, haben wir eine Fülle von Kenntnissen und Erinnerungen, die uns im Wachen eigentlich zunächst unzugänglich sind. Auch das ist alles andere als trivial. Eine weitere Eigentümlichkeit der Traumerinnerung ist, dass sie oft ihr Material, Freud bezeichnet das, was der Traum tut, als die Reproduktion von Traummaterial, ich übernehme also diese Formulierung, Material, dass sie die Traumerinnerung also oft ihr Material aus dem Kindheitsleben bezieht. Viele Traumberichte enthalten Orte, Gesichter, Requisiten von vor sehr, sehr langer Zeit. Mit anderen Worten, der Traum verfügt offenbar souverän über Eindrücke aus früher Jugend, die wir längst vergessen haben. Auch das ein Aspekt dieses Mehrwissens des Traums. Viele, viele Details, von denen wir uns noch nicht mal erinnern können, dass wir die je bewusst wahrgenommen haben und dann eben auch dieses merkwürdige, weit zurückreichende Erinnern. Eine dritte Besonderheit zu Freud zeigt sich in der Auswahl des reproduzierten Materials, in dem nicht wie im Wachen nur das Bedeutsamste, sondern im Gegenteil auch das Gleichgültigste, Unscheinbarste der Erinnerung wertgehalten wird. Mit anderen Worten, es gibt eine sonderbare Vorliebe des Traumgedächtnisses für das Gleichgültige und darum Unbeachtete an den Tageserlebnissen. Und eben dies muss uns so Freud zu denken geben. Traumtheorien, die besagen oder behaupten, beim Träumen hätten wir einfach unvollständige Bilder vom Tage, wir hätten also einen Teil der Tageseindrücke sozusagen schon vergessen und die Träume seien quasi ein Lückentext, also eine schon reduzierte Form unserer Tageseindrücke oder unserer Tageswahrnehmung, sind offenkundig Unsinn. Denn so wie es aussieht, hat das Traumgedächtnis umgekehrt Zugang zu einer ungeheuren Fülle von vergessenen Eindrücken, die uns im Grunde schon unserem Bewusstsein schon am Tag entglitten sind. Also das Modell, unsere bewussten Tageseindrücke kommen uns deswegen so bizarr vor im Traum dann, weil da einiges dann zusätzlich noch weggelassen wurde. Reicht nicht aus, sondern im Gegenteil, wir sehen im Traum oder haben im Traum Eindrücke, von denen wir noch nicht mal sagen können, dass sie uns im bewussten Tageseindruck in dieser Form irgendwo vorgekommen gewesen waren. Träume sind also nicht einfach Lückentexte des vergangenen Bewussten, sondern sie sind eher noch viel dichter als unsere bewusste Erinnerung. Möglicherweise könnte jenes eigentümliche Gedächtnis, aus dem sich unsere Träume speisen, sogar theoretisch alles erinnern, was uns tagsüber überhaupt nur erreicht hat. Also der Gedanke legt sich jedenfalls nahe, wenn man sieht, was für marginale Kleinigkeiten unter Umständen im Traum wieder hochgespült werden. Klammer auf, Aristoteles würde jetzt wahrscheinlich heftig nicken und sagen, naja klar, ne? Also Sie erinnern sich an diese Physik der hineingewirbelten kleinen Eindrücke, die dann nachts eben hochgespült werden. Im Traum reproduzieren wir nun aber, so hakt Freud weiter nach, diese Eindrücke, diese vielen kleinen, diese aus dem dichteren Fundus stammenden Eindrücke, keineswegs gleichmäßig. Auch darauf deuten viele der verschiedenen überlieferten Mitteilungen und Traumberichte hin, die Freud schon vorfindet. Erstens hat der Traum diese schon genannte merkwürdige Vorliebe fürs Marginale. Zweitens wiederholt er keine Erlebnisse. Das ist auch etwas Bemerkenswertes, das durchgehend in der Literatur berichtet wird. Der Traum bringt nie, auch nie sozusagen zufällig, etwas im Zusammenhang Erlebtes zustande. Er bringt konsequent nur Bruchstücke von Reproduktionen. Von daher kann der Traum im Grunde auch nicht einfach, was man sich ja auch denken könnte, so eine Art blind rasende Reproduktionstätigkeit sein, die gleichsam nach dem Zufallsprinzip arbeitet. Wenn es so wäre, dann würden nämlich auch identische Sachen wiederkehren und wir würden auch durch Zufall durchaus mal sozusagen realistische Konstellationen im Traum haben, ist aber nicht der Fall. Daraus schließt Freud, der Traum trifft eine Wahl. Der Traum reproduziert nicht mechanisch zufällig irgendwelches Erinnerungsmaterial, sondern auch und gerade in den absurden Montagen, die er vornimmt, scheinen so etwas wie Selektionsentscheidungen zu stecken. Jedenfalls reproduziert der Traum sein Material nicht beliebig. Freud hält diesen wichtigen Punkt zunächst nur fest. Genau hier wird er mit seiner These, dass die Träume deutbar sind, im weiteren Fortgang des Buches dann aber ansetzen. Der Traum trifft eine Auswahl und sozusagen die Handschrift dieser Auswahl ist dann das, was unser Interesse wecken muss. Vervollständigen wir zunächst jedoch die Liste der Eigentümlichkeiten des Traums, die Freud eben, wie gesagt, ganz zu Anfang seines Buches systematisch aufstellt. Eine weitere Besonderheit des Traumes ist seine Fremdheit. Hier greift Freud eine Formulierung Fechners auf. Irgendwie scheint der Traum auf einem anderen Schauplatz zu spielen als unser Wachleben. Wir hatten das ja schon verschiedentlich gesehen. Also ein Merkmal, das auch in der traumtheoretischen Tradition ja immer wieder relevant ist, dass der Traum sich nicht fortsetzt. Also es handelt sich sozusagen um eine andere Ebene als diese Ebene unseres Wacherlebens, in der diese Anschlüsse immer stattfinden. Also irgendwie scheint der Traum auf einem anderen Schauplatz zu spielen als unser Wacherleben. Nun kann allerdings anderer Schauplatz ja kaum heißen, dass das Träumen sozusagen an einem anderen Ort im Körper sich abspielt als unsere bewusste Erfahrung, also irgendwie an einem anderen in einem anderen Körperteil wohnt oder dergleichen. Ich zitiere, eine anatomische Deutung im Sinne der physiologischen Gehirnlokalisation, das schreibt Freud, oder selbst mit Bezug auf die histologische Schichtung der Hirnrinde, wird man wohl auszuschließen haben. Vielleicht aber erweist sich der Gedanke einmal als sinnreich und fruchtbar, dieser mit dem anderen Schauplatz, wenn man ihn auf einen seelischen Apparat bezieht, der aus mehreren Instanzen aufgebaut ist. Auch diese kühne und nicht auf Anhieb einfach vorzustellende Hypothese eines seelischen Funktionszusammenhangs, hier jetzt Apparat genannt, innerhalb dessen das Träumen sozusagen jetzt nicht auf einer sichtbar organischen, irgendwie empirisch sichtbar zu machen, sondern auf einer modellhaften, innerpsychischen Ebene tatsächlich einen anderen Ort hat, sich auf einer anderen Bühne abspielt als unser Wachbewusstsein, auch diesen Gedanken wird Freud später aufgreifen und weiterentwickeln. Beachten Sie aber erneut eben hier schon mal dieses kurz angerissene Motiv. Diese Differenz zwischen Traum und Wachen so zu interpretieren, dass wir zumindest modellhaft davon ausgehen, es gibt da tatsächlich sowas wie verschiedene Bühnen oder verschiedene Instanzen oder Ebenen, Räume oder wie immer man sich das vorstellen mag. Was den Traum des Weiteren auszeichnet, wir folgen also hier immer noch diesen vorbereitenden Überlegungen Freuds, sind bestimmte Wahrnehmungsqualitäten. Er bringt zum einen vor allem bildhafte Vorstellungen. Der Traum denkt also vorwiegend in visuellen Bildern. Auch das bestätigt in der Traumliteratur zumindest die überwiegende Zahl der Autoren. Träume sind bildlicher Natur, oder Natur ist ein ganz schlechtes Wort in dem Zusammenhang, aber bildlich beschaffen, wenngleich der Traum auch Gehörbilder und sozusagen andere Sinneseindrücke kennt. Dann ein weiterer Aspekt, zum anderen finden Träume gleichsam im Präsens statt. Sie sind nichts Gedachtes. Und ihnen fehlt auch jene Distanz, die man etwa zum Tagtraum durchgehend haben kann. Da haben wir jetzt eine Parallele zu Kant. Sie erinnern sich, Kant hatte ja auch gesagt, der Tagtraum unterscheidet sich vom Schlaftraum, vom richtigen Traum, dadurch, dass wir im Tagtraum natürlich selbstverständlich immer sagen können, wir sind diejenigen, die diesen Tagtraum haben. Wir haben also diese Distanz zum Tagtraum analog zu der Distanz, die wir zu etwas Gedachtem haben. Und im Traum im engen Sinne des Wortes fehlt uns genau diese Distanz. Eben deshalb, so nun auch Freud, haben wir ganz offenbar kein Kriterium zur Unterscheidung von Traum und Wachen, während wir träumen. Es bleibt als unmittelbares Unterscheidungskriterium nur das Kriterium des Erwachens. Die Erfahrung des Erwachens können wir so verstehen, dass wir dann wohl vorher geträumt haben. Und es bleibt als zweites das nachträgliche Kriterium, auch hier konstatiert Frau Freud, was wir schon wissen, es bleibt das nachträgliche Kriterium, dass der unzusammenhängende Charakter der Trauminhalte, also die Absurdität des Traums, seinen Unterschied zur Wacherfahrung, zur Wachwirklichkeit ausmacht. Das ist aber eben nur ein nachträgliches Kriterium, weswegen wir dieses uns ja als vertraute Paradox haben, dass man sozusagen im Traum nicht weiß, ob man wacht oder träumt. Und damit auch im Denken nicht richtig wissen kann, ob man nur träumt zu denken oder ob man wirklich denkt. Die lange Tradition der erkenntnistheoretischen Überlegungen zum fehlenden Zusammenhang als letztes Unterscheidungskriterium kennen wir. Ich erinnere nochmal namentlich an Descartes, der diesen Gesichtspunkt ja für die Neuzeit, jedenfalls bis zur Romantik, verbindlich gemacht hat. Freud ergänzt hier einen zusätzlichen Gesichtspunkt, der, wie wir sehen werden, ebenfalls für seine eigene Weiterarbeit noch eine Bedeutung haben wird. Es haben nämlich einige Autoren neben dem allgemeinen Befund, dass Träume keine bzw. absurde Zusammenhänge zwischen den verschiedensten Eindrücken zu bilden pflegen, gewisse traumtypische Verknüpfungsmodi notiert. Also es gibt vielleicht doch so etwas wie traumtypische Verknüpfungen, nämlich Assoziationsverbindungen, etwa Assoziationsverbindungen, die sich über Wortlaute vermitteln. Also es ist nicht, also Absurdität ist offenbar nicht das einzige Bauprinzip sozusagen des Traums, sondern es gibt bestimmte traumtypische Verknüpfungen. Ich zitiere nochmal Freud. Von Maury, den ich eben schon mal zitiert hatte, schreibt jetzt aber Freud. Von Maury rühren zwei ausgezeichnete Traumbeispiele her, in denen der bloße Gleichklang der Worte die Verknüpfung der Traumvorstellungen vermittelt. Er träumte einmal, dass er eine Pilgerfahrt, Pèlerinage, nach Jerusalem oder Mekka unternehme. Dann befand er sich nach vielen Abenteuern beim Chemiker, Pelletier. Dieser gab ihm eine Schaufel, Pell, von Zink, und diese wurde in einem darauffolgenden Traumstück sein großes Schlachtschwert. Also da gibt es so eine Folge, die sich offensichtlich mit der Wortähnlichkeit irgendwie vermittelt. Ein andermal, weiter Zitat, ein andermal ging er, dieser Maury, im Traum auf der Landstraße und las auf den Meilensteinen die Kilometer ab. Darauf befand er sich bei einem Gewürzkrämer, der eine große Waage hatte, und der Mann legte Kilogewichte auf die Waagschale, um Maury abzuwägen. Und dann sagte ihm der Gewürzkrämer, Sie sind nicht in Paris, sondern auf der Insel Gilolo. Es folgten darauf mehrere Bilder, in welchen er die Blume Lobelia sah, dann den General Lopez, von dessen Tod er vorher gelesen hatte. Zitat Ende. Also zunächst mal einfach notiert, diese merkwürdige Kette, Formenkette von solchen eben nicht inhaltlichen, sondern sozusagen äußerlichen Gegenständen, Ähnlichkeiten von Gegenständen oder Zeichen. Dergleichen scheint im Traum wie Buchstabenrätsel oder sozusagen im Sinne einer assoziativen Reihe, die sich durch diese Merkmale herstellt, vorzukommen. Freud notiert auch diesen Punkt vorerst nur, auf den wird er auch später zurückkommen, und ergänzt dann noch einen weiteren, ganz anders gelagerten Aspekt. Bemerkenswert ist nämlich schließlich, dass die wissenschaftliche Literatur in einer gewissen Übereinstimmung von einer peinlichen, aber unübersehbar vorhandenen Amoral der Träume berichtet. Offenkundig scheint der Traum entweder grundsätzlich von sittlichen Anforderungen nichts zu wissen, oder aber zumindest manchmal von einer großen moralischen Bedenkenlosigkeit durchdrungen zu sein. Freud führt vor, wie überaus schwankend die bestehende Traumforschung gerade diesen Punkt behandelt. Während die einen davon ausgehen, dass unmoralische Träume normal sind und nichts Spezifisches über das Seelenleben des einzelnen Träumers besagen, sehen die anderen einen Zusammenhang von der Art, dass Träume verwerflichen Inhalts tatsächlich auch auf unterdrückte oder versteckte unmoralische Dispositionen eines Menschen hindeuten. Im letzteren Fall muss man den unmoralischen Traum mindestens als ethische Warnung werten. Man kann ihn aber auch als Indiz für schlechte charakterliche Anlagen betrachten. Wir kennen auch dieses Motiv schon. Sie erinnern sich, bei Artemidor beispielsweise waren diese Körperzustandsträume ja auch so ein Hinweis, dass man da nicht genug Distanz hat und so. Diese zweite Meinung besagt also nicht, dass Träume eben so sind und dass das auch nichts heißt, sondern dass der Träumer letztlich durch seine unmoralischen Träume sittlich diskreditiert wird. Freud geht selbst mit diesem Problempunkt überaus vorsichtig um und schlägt vor, auch das sittlich anstößige Traummaterial zunächst einfach nur unter der Überschrift der ungewollten Vorstellungen zusammenzufassen. Zitat: Als ungewollte Vorstellungen dürfen wir dies ganze Vorstellungsmaterial zusammenfassen, dessen Vorkommen in den unmoralischen wie in den absurden Träumen unser Befremden erregt. Ein wichtiger Unterschied liegt nun darin, dass die ungewollten Vorstellungen auf sittlichem Gebiet den Gegensatz zu unserem sonstigen Empfinden erkennen lassen, während die anderen uns bloß fremdartig erscheinen. Es ist bisher kein Schritt geschehen, der uns ermöglichte, diese Verschiedenheit durch tiefergehende Erkenntnis aufzuheben. Indirekt sagt Freud damit natürlich, dass es aber eigentlich erstrebenswert wäre, diesen Unterschied aufzuheben und auch die sittlich anstößigen, ungewollten Vorstellungen schlicht als befremdliche, uns fremde, ungewollte Vorstellungen zu betrachten. Wir sehen, dass Freud hier in aller Vorsicht die Frage der moralischen Bewertung der Trauminhalte im Grunde bereits durchaus entschieden neutralisieren möchte. Was uns im kognitiven Bereich bloß befremdlich erscheint, wird uns im moralischen Bereich schnell ethisch verwerflich erscheinen und gehört doch zunächst einmal nur in den weiten Bereich der absurden und ungewollten Vorstellungen, die uns der Traum zumutet, wiewohl wir sie eben im Wachen niemals in dieser Form haben würden. Auch an diesem Punkt wird Freud später wieder ansetzen. Allerdings später wird er erheblich deutlicher werden. Eine direkte moralische Interpretation von Trauminhalten verfehlt vollständig die inneren Mechanismen und die Funktionsweise des Traums. Das wird Freud später deutlich sagen, bahnt sich hier aber schon an. Also eine direkte moralische Interpretation von Trauminhalten verfehlt genau die inneren Mechanismen und die Funktionsweise, die Bauprinzipien der Träume, die wir haben. Mit diesem allerletzten Punkt beendet Freud seinen einleitenden Überblick zu dem Wissen, zu dem bisher bekannten Wissen der europäischen Forschungstradition über den Traum. Es gibt, mit einem allerletzten Punkt beendet er diesen Überblick. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Träumen und bestimmten medizinischen Krankheitsbildern. Wir wissen, dazu findet sich ebenfalls schon in den antiken Quellen einiges an Aussagen. Freud zitiert aber insbesondere Kant. Die Stelle hatte ich im Zusammenhang mit Kant schon mal zitiert, der Verrückte ist ein Träumer im Wachen. Das heißt also, die Analogie zwischen dem Traumzustand und dem Zustand des Verrücktseins ist auch medizinisch relevant. Schopenhauer, der an einer Stelle den Traum als einen kurzen Wahnsinn und den Wahnsinn als einen langen Traum bezeichnet hat, sowie Wilhelm Wundt, der in seiner physiologischen Psychologie von 1874 über den Traum anmerkt: In der Tat können wir im Traum fast allen Erscheinungen, die uns in Irrenhäusern begegnen, selber durchleben, zitiert Freud ebenfalls. Also, der Verrückte ist ein Träumer im Wachen, oder wir können im Traum selbst fast alles erleben, was wir als Erscheinungen in ihren Häusern wiederfinden. Führt Freud an, dass hiermit, mit dieser allgemeinen Feststellung, dass es da Analogien gibt, noch nichts Präzises zum Zusammenhang zwischen Traum und Geisteskrankheit gesagt ist, liegt auf der Hand. Und wird von Freud auch betont. Vermerkt werden kann also nur, dass da schon eine gewisse Affinität festgestellt wurde, aber es gibt eigentlich keinerlei systematische Aussage über die Art dieses Zusammenhangs. Freud endet daher erneut mit einer kühnen Wendung, die darauf hinausläuft, dass eine Wissenschaft erst geschaffen werden muss, die ganz neu, und zwar vom Traum her, den Zusammenhang zwischen Traum und Geistes- oder Nervenkrankheit aufklären muss, um dann gleichsam den Schlüssel zum Ganzen in der Hand zu halten. Ich zitiere nochmal: Die nicht zu bestreitende, bis in charakteristische Einzelheiten reichende Übereinstimmung von Traum und Geistesstörung gehört zu den stärksten Stützen der medizinischen Theorie des Traumlebens. Man wird indes nicht erwarten können, die endgültige Aufklärung über den Traum von den Seelenstörungen her zu empfangen, wo es allgemein bekannt ist, in welch unbefriedigendem Zustand unsere Einsicht in den Hergang der Letzteren sich befindet. Wohl aber ist es wahrscheinlich, dass eine veränderte Auffassung des Traumes unsere Meinungen über den inneren Mechanismus der Geistesstörungen mit beeinflussen muss. Und so dürfen wir sagen, dass wir an der Aufklärung der Psychosen arbeiten wenn wir uns bemühen, das Geheimnis des Traumes aufzuhellen. Also Freud kehrt die Richtung um. Als Mediziner können wir nicht primär das pathologische Bild, die Geisteskrankheiten, ansehen, um dann festzustellen, irgendeine verminderte Form davon spielt sich möglicherweise auch im Traum ab, sondern umgekehrt. Studieren wir den Traum, dann haben wir möglicherweise eben diesen, oder nicht möglicherweise, Freud stellt das sozusagen als Versprechen in den Raum, dann arbeiten wir daran, die Psychosen, die psychischen Erkrankungen aufzuklären. Um die wesentlichen Punkte aus dieser langen Liste jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf zu nennen. Mehr oder weniger im Einklang mit der einen oder anderen Hypothese aus dieser im Prinzip relativ ertraglosen und unsortierten, diskurslosen empirischen Forschung seiner Zeit, charakterisiert die Freud die Träume als A. eine Form des aktiven Erinnerns, also der Reproduktion von wann immer einmal gehabten Eindrücken. B. Die Träume greifen zurück auf ein breiteres Gedächtnis als dasjenige, das uns bewusst zur Verfügung steht. C. Sie greifen insbesondere zurück auf die Kindheit. D. Überhaupt scheint es, als träfen die Träume eine Auswahl im Erinnerungsmaterial. Sie wiederholen nie bloß das Erlebte, sie haben eine Vorliebe fürs Marginale und sie scheinen ihren eigenen Assoziationsgesetzen zu folgen, etwa Lautspiele oder Buchstabenanalogien zu kennen. Darüber hinaus sind Träume von einem existenziellen Präsens, könnte man sagen. Der Traum wird erlebt, wie auch das Wachsein erlebt wird, im vollen Wortsinn. Wir können das Träumen also nur im Moment des Erwachens und generell im Nachhinein durch die Absurdität der im Träumen geleisteten inhaltlichen Verknüpfungen erkennen. Der Traum scheint ganz oder weitgehend die uns im Wachzustand selbstverständlichen moralischen Hemmungen und ethischen Selbstverpflichtungen zu ignorieren. Und G. gibt es da vom Erscheinungsbild her eine näher zu klärende Verwandtschaft zwischen Traumerfahrung und Nervenkrankheit, also wahnhaften Zuständen oder Psychosen. Ich habe Ihnen bewusst sehr ausführlich vorgestellt, wie Freud die Ergebnisse der naturwissenschaftlich objektivierenden anthropologischen oder psychologischen Traumkunde seiner Zeit aufgreift, um ihn dann vor diesem Hintergrund den gewagten Schritt und das gewagte Ausmaß des Schrittes deutlich zu machen, den er mit seinem eigenen Ansatz nun tun will. Ich sage gewagt, weil wir uns ja klar machen müssen, dass Freud nicht etwa als frühromantischer Dichter schreibt oder als spekulativer Naturphilosoph, sondern mehr als ein Dreivierteljahrhundert später eben als Mediziner und Naturwissenschaftler. Er spricht also im vollen Wortsinne im Rahmen eines, was mögliche Übergänge zwischen Traum und Wirklichkeit angeht, längst ernüchterten positivistischen Diskurses, der sozusagen nur Natur kennt, der diese Naturalisierung des Wirklichkeitsthemas schon hinter sich hat, wie ich sie jetzt eingangs nochmal geschildert hatte. Also was Marquardt genannt hatte, die Entzauberung der Romantik-Natur. Ziehen wir, um diesen besonderen Schritt zu verdeutlichen, noch einmal den Text von Freud selbst heran. Und ich bringe jetzt nochmal ein längeres Zitat. Also um deutlich zu machen, was der gewagte Schritt ist vor dem Hintergrund dieser empirischen Befunde, die ich aufgezählt habe über den Traum. Das zweite Kapitel der Traumdeutung heißt die Methode der Traumdeutung und es beginnt wie folgt. Die Überschrift, die ich meiner Abhandlung gegeben habe, lässt erkennen, an welche Tradition in der Auffassung der Träume ich anknüpfen möchte. Ich habe mir vorgesetzt zu zeigen, dass Träume einer Deutung fähig sind und Beiträge zur Klärung der eben behandelten, eben aufgezählten Traumprobleme werden sich mir nur als etwaiger Nebengewinn bei der Erledigung meiner eigenen Aufgabe ergeben können. Mit der Voraussetzung, dass Träume deutbar sind, trete ich sofort in Widerspruch zu der herrschenden Traumlehre, ja zu allen Traumtheorien. Denn einen Traum deuten heißt seinen Sinn angeben, ihn durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertiges Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt. Ich lese noch ein Stückchen weiter. Wie wir erfahren haben, lassen die wissenschaftlichen Theorien des Traumes für ein Problem der Traumdeutung keinen Raum. Denn der Traum ist für sie überhaupt kein seelischer Akt, sondern ein somatischer Vorgang. Anders hat sich zu allen Zeiten die Laienmeinung benommen. Sie bediente sich ihres guten Rechts, inkonsequent zu verfahren, und obwohl sie zugesteht, der Traum sei unverständlich und absurd, kann sie sich doch nicht entschließen, den Träumen jede Bedeutung abzusprechen. Von einer dunklen Ahnung geleitet, scheint sie, die Laienmeinung, doch anzunehmen, der Traum habe einen Sinn, wiewohl einen verborgenen. Er sei zum Ersatze eines anderen Denkvorganges bestimmt und es handle sich nun darum, diesen Ersatz in richtiger Weise aufzudecken, um zur verborgenen Bedeutung des Traumes zu gelangen. Zitat Ende. Freud sieht hier also und stellt klar in den Raum, dass er damit sich sozusagen in Widerspruch, also explizit in Widerspruch zu allen Traumtheorien, sprich zu allen wissenschaftsfähigen Traumtheorien stellt. Freud sieht in der dunklen Ahnung der Alltagspraxis das berühmte Körnchen Wahrheit. Und an dieses Körnchen Wahrheit, was heißt Körnchen? Also es ist ja eine Entscheidung ums Ganze, will er aufnehmen. Nichtsdestotrotz, ich hatte ja beim letzten Mal diesen Vorspann zitiert, nichtsdestotrotz beansprucht er vor allem aber auch für sein eigenes Projekt Wissenschaftlichkeit. Nämlich eine Methode der Deutung zu haben, die explizit nicht einfach eine Deutung ist, sondern in dem Zitat kam viel das Wort, die eine Erklärung darstellt. Eine Erklärung vollständig gleichkommt. Also analog zu einer naturwissenschaftlichen Kausalerklärung funktionieren kann. Ich zitiere diesen Passus nochmal. Einen Traum deuten heißt seinen Sinn angeben. Und das wiederum soll heißen, den Traum, Zitat, durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertiges Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt. Die Erklärung gibt uns also den vollen Handlungssinn des Traums. Beachten Sie das Modell, das Freud damit aufstellt. Eine seelische Handlungskette enthält in dem sinnvoll nacheinander ihre Abfolge, an einer Stelle, im Bild gesprochen als Glied in dieser Kette, die auch aus anderen Handlungen besteht, einen Traum. Dieser Traum soll nun in dem Sinne vollständig erklärt werden können, dass wir uns an der Stelle des Traums die Erklärung in die sinnvolle Handlungskette einfügen können und dann können wir verstehen, was der Traum für eine Rolle in dieser Kette der Handlungen spielt. Dieses modellhafte Bild bedeutet nichts anderes als, jeder Traum erklärt sich zu 100% durch seine Funktion. Er hat, und zwar eine Funktion, die wir über den immanenten Sinn dieses Traums erschließen können. Der Traum hat also den Sinn einer Handlung in einer sinnvollen Abfolge von Handlungen eines Individuums. Wir tun nichts Bewusstes, aber wir tun etwas, wenn wir träumen. Oder vorsichtiger, etwas von uns tut etwas, wenn wir träumen. Einige Seiten nach der eben zitierten Stelle modifiziert Freud sein Bild von der Traumerinnerung als sinnvoller seelischer Handlung in einer Kette von Handlungen in folgender Weise. Das zitiere ich nochmal. Die Patienten, die ich verpflichtet hatte, mir alle Einfälle und Gedanken mitzuteilen, die sich ihnen zu einem bestimmten Thema aufdrängten, erzählten mir ihre Träume und lehrten mich so, dass ein Traum in die psychische Verkettung eingeschoben sein kann, die von einer pathologischen Idee her nach rückwärts in der Erinnerung zu verfolgen ist. Es lag nun nahe, den Traum selbst wie ein Symptom zu behandeln und die für letztere ausgearbeitete Methode der Deutung auf ihn anzuwenden. Zitat Ende. Das in diesem Zitat nahegelegte Schema erklärt uns die Sache mit der Handlungskette noch etwas näher. Der Traum ist oder kann sein ein Zwischenglied in einer Kette von Symptomen oder eben nicht nur Handlungen, sondern symptomatischen Handlungen. Ein Zwischenglied zwischen einer, wie es da hieß, pathologischen Idee und einer Reihe von weiteren Gliedern, die sich rückwärts in die Erinnerung hinein verfolgen lassen. Wir hätten damit ungefähr das folgende Modell. Ganz grob, also wenn wir uns jetzt an dieses Zitat halten, wir hätten hier, was immer das mal sei, eine pathologische Idee. Und dann hätten wir hier den Traum. Und hier diese rückwärts weiter verfolgbare Kette von weiteren seelischen Handlungen, was immer das genau sei, die ebenfalls Symptomwert haben. Also auch, also die Idee kann man natürlich nicht in dieselbe, die Idee ist kein Akt, sondern wir haben hier ein manifestes Symptom, das direkt verknüpft ist mit einer pathologischen Idee, und wir haben dann den Traum, und hier verketten sich weitere Elemente, wie es da hieß, die man rückwärts in der Erinnerung verfolgen kann. Freud geht also in der Tat aus von einer Deutung des Traums in einer klinischen Situation. Deutung heißt Klärung der Funktion des Traums als erklärbares Symptom unter anderen erklärbaren Symptomen. Wie aber sieht nun ein solcher Deutungsvorgang aus? Also was heißt da deuten jetzt? Dieses, was da sozusagen neu, jenseits aller Anthropologie, Erklärung des Traums im traditionellen Typ von Freud in Angriff genommen wird. Freud schildert in seinem Buch zunächst denjenigen Teil seiner Methode, der die Vorbereitung des Patienten betrifft. Der Patient oder die Patientin werden gebeten, eine ruhige liegende Lage einzunehmen und die Augen zu schließen. Dann sollen sie in freischwebender Aufmerksamkeit, in einer Selbstbeobachtung ohne Nachdenken und vor allem ganz ungefiltert berichten, was ihnen durch den Sinn geht. Die Patienten werden dann aufgefordert, sich zu erinnern und ihre Träume zu erzählen. Und was, es kommt an auf diese freischwebende Aufmerksamkeit, die sozusagen das Nachdenken beiseite stellt und einfach ungefiltert Assoziationen frei ausspricht. Freud hat diese Methode der freien Assoziation 1895 erfunden und sie zunächst noch, ohne dass das mit dem Thema Träume verknüpft war, eingesetzt. Die Zuhörer der Vorlesung Zeittheorien 2 haben das wahrscheinlich noch in Erinnerung, weil wir nämlich die Zeitstruktur, die mit diesem Verfahren der freien Assoziation verknüpft ist, hier geht es ja nach rückwärts in die Erinnerung, obwohl wir uns in der Gegenwart befinden, die haben wir schon näher ausgeleuchtet gehabt damals. Freuds Ziel bei der Erfindung dieser Methode der freien Assoziation war es, durch diese besondere Wache, einerseits wache, aber andererseits doch assoziationsoffene und reflexionslose Einstellung dem Zustand der Hypnose möglichst nahe zu kommen. Viele Psychiater der damaligen Zeit, unter anderem auch Freud und sein Kollege Vlies, arbeiteten nämlich etwa in der Hysteriebehandlung zunächst mit der Befragung von Patientinnen unter Hypnose. Es gab aber massive Nachteile dieser Hypnose. Das Hypnoseverfahren funktionierte nämlich zunächst Das war ein Punkt, nur unzuverlässig. Man konnte gar nicht so gut alle hypnotisieren. Und zweitens gab es das Problem, dass hypnotisierte Patienten, Patientinnen zwar ohne Hemmungen und auch also ihre seelische Inhalte preisgeben und auch ohne Hemmungen unangenehme und peinliche Begebenheiten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Jedoch bleibt diese Art der Offenheit nach dem Erwachen ohne Effekt. Auch wenn der Arzt dann nachträglich einige der zutage geförderten Geschichten, die möglicherweise mit der Krankheit was zu tun haben, dem Patienten oder der Patientin erzählte, lehnten die Kranken diese entweder ab, diese Erzählungen, oder gaben sie zwar hilflos zu, aber ihr Verhältnis zu den unter der Hypnose preisgegebenen Ereignissen veränderte sich in keiner Weise. Was unter Hypnose möglich war, hatte mit anderen Worten überhaupt keine therapeutische Nachhaltigkeit. Man bekam zwar Auskünfte, es blieb aber den Patienten völlig fremd, was da mit ihm geschehen war. Mit der freien Assoziation, das war Freuds Entdeckung, ließ sich nun ein ganz ähnlicher Redefluss wie in der Hypnose erzielen, vorausgesetzt, dass der Patient sich tatsächlich an die Spielregel hielt, nichts willentlich zu unterdrücken. Man bekam dann jede Menge psychisches Material erzählt und der Patient war aktiv dabei. Er war bei Bewusstsein und wach und er vergaß auch nicht einfach wieder, was in dieser Sitzung dann jeweils zur Sprache gekommen war. Das ist also der entscheidende Vorteil des Assoziationsverfahrens gegenüber der Hypnose. In der Traumdeutung erklärt Freud diesen zentralen Punkt der psychischen Mitarbeit des Kranken an einer Stelle, die uns aus naheliegenden Gründen besonders interessieren muss, wie folgt. Es handelt sich, ich zitiere, nach Freud, darum, bei diesem Verfahren der freien Assoziation einen psychischen Zustand herzustellen, der mit dem vor dem Einschlafen und sicherlich auch dem Hypnotischen eine gewisse Analogie in der Verteilung der psychischen Energie, der beweglichen Aufmerksamkeit gemein hat. Beim Einschlafen treten die ungewollten Vorstellungen hervor. Durch den Nachlass einer gewissen willkürlichen und gewiss auch kritischen Aktion, die wir auf den Ablauf unserer Vorstellungen einwirken lassen. Als den Grund dieses Nachlasses pflegen wir Ermüdung anzugeben. Die auftauchenden ungewollten Vorstellungen verwandeln sich in visuelle und akustische Bilder. Bei dem Zustand, den man zur Analyse der Träume und pathologischen Ideen benutzt, verzichtet man absichtlich und willkürlich auf jede Aktivität und verwendet die ersparte psychische Energie oder ein Stück derselben zur aufmerksamen Verfolgung der jetzt auftauchenden ungewollten Gedanken, die ihren Charakter als Vorstellungen, dies der Unterschied gegen den Zustand beim Schlafen, beibehalten. Man macht so die ungewollten Vorstellungen zu gewollten. Also in einer Art Dämmerzustand, der dem vor dem Einschlafen ähnelt, sollen die Patienten einerseits diese Vorstellungen alle kommen lassen, hervortreten lassen, andererseits aber sie aufmerksam verfolgen. Also nicht denken, aber sie aufmerksam beobachten. Und in diesem Sinne die Ungewollten sozusagen als Gewollten wahrnehmen. Die ungewollten Gedanken, jetzt wieder ich, nicht mehr Freud, das war das Ende des Zitats, die ungewollten Gedanken steigen nun freilich nicht einfach aus dem Patienten herauf, einfach so und sprudeln dann, sondern es werden schon bald, das zeigt sich, gerade dann, wenn man dieses Assoziationsverfahren anwendet, trotz der Aufforderung des Analytikers alles zu sagen, werden die Patienten schon bald durch heftige innere Widerstände gebremst. Genau diese Widerstände werden es sein, für die sich der Arzt interessieren muss. Mit dieser Grundvermutung hatte Freud schon in den Jahren vor der Traumdeutung gearbeitet. Die Grundvermutung lautet, es gibt da eine Abwehrleistung des Ich, die in der Lage ist, Vorstellungen aus dem Bewusstsein und aus der bewussten Erinnerung zu drängen. Die Grundhypothese des Arztes lautet demgegenüber, jene vordergründig nicht auffindbare psychische Spur, dieses, was da rückwärts verweist, muss gleichwohl vorhanden sein. Die Aufgabe des Arztes ähnelt damit derjenigen eines Detektivs. Es gilt, diese psychische Spur wiederzufinden, und das verborgene Übel, gegen dessen Entdeckung sich der Patient im Grunde wehrt, weil er selber sich vor diesem Übel schützt und es sozusagen unterdrückt, oder nicht nur sozusagen, das Wort verwendet Freud auch. Es gilt, dieses verborgene Übel zu finden und zur Abfuhr zu bringen. Abfuhr, Sie haben aus dem Zitat schon gemerkt, dass Freud ein energetisches Modell hat, das heißt, von Energien, ersparten psychischen Energien und dergleichen spricht. Also diese Abfuhr, ganz grob gesprochen, stellt er sich vor als eine Form von energetischer Entladung, Reinigung und dergleichen, unterschiedliche Bilder, die er da verwendet. Entscheidend ist damit eine weitere Annahme, nämlich diejenige, dass hier eine schlimme Vorstellung nicht nur offenkundig verdrängt wird, sondern dass diese Vorstellung gerade als Folge der Verdrängung pathogen, also krankhaft wird. Umgekehrt gelingt es jedoch, diese eingekapselte Vorstellung wieder freizusetzen, auf deren Spur man allerdings erst kommen muss in diesem Material, das in den Assoziationen ausgepackt wird, gelingt es, diese freizusetzen, wie bei der Operation einer eitergefüllten Höhle oder der Auskratzung einer kariösen Stelle, diesen Vergleich hat Freud selbst in einem älteren Text verwendet, gelingt das, so wäre die Vergangenheit gleichsam wie von der krankmachenden und dem Bewusstsein nicht mehr greifbaren Vorstellung bereinigt. Und auch der Patient für die Gegenwart und die Zukunft geheilt. Das ganz grob ist das Modell und damit zurück wieder zu den Träumen. Wie nun die Traumerzählungen der Patienten das Traummaterial gewonnen wird, ist klar. Durch das Aufsteigen ungefilterter Erinnerung und durch die weiteren Erklärungen des Patienten zu diesen Erinnerungen. Entweder von allein oder auf Nachfrage des Arztes, aber auf jeden Fall in dieser liegenden Form, in dieser Ruhelage, freimütig fortgesponnen in möglichst freie Assoziation. Nehmen wir an, der Patient oder die Patientin liegt da, erinnert sich und ein Traum ist erzählt. Wie geht dann das vonstatten, was Freud Deutung und ja letztlich Erklärung nennt? Den Traum als Ganzen, als Symbol zu betrachten, wie etwa in der Bibel den Traum des Pharao von den 7 fetten oder 7 mageren Kühen, der dann prognostiziert 7 fette und 7 magere Jahre, das kommt nach Freud nicht in Frage. Auch eine einfache Dechiffrierung, also ein Verfahren wie bei Artemidor, der den Traum als eine Art von Geheimschrift behandelt, aber einer allgemeinen Geheimschrift, nach dem Motto, träumt man von einem Brief und einer Beerdigung, so bedeutet Brief Verdruss und Beerdigung Verlobung, also eine verdrießliche Verlobung. Das ist ein Verfahren, das der verborgenen und vor allem der individuellen Logik des Traumes nicht gerecht werden kann. Richtig daran ist, nach Freud, dass der Traum zerlegt werden muss. Zu vermuten ist auch, dass er einer eben nicht allgemeinen, sondern einer lebensgeschichtlich jeweils einzigartigen und damit einer nur für den Einzelfall gültigen Logik gehorcht. Deswegen genau diese allgemeinen Symbole, Brief bedeutet X oder so weiter, gerade nicht funktionieren können, sondern man muss genau rauskriegen, was in einer individuellen Geschichte für Elemente in dieser Kette stecken. Und drittens ist für Freud auch klar, ist der Stoff des Traums nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit einer Person. Was wäre aber jetzt ein Beispiel? An diesem Punkt gesteht uns dann der Autor Sigmund Freud im Text der Traumdeutung eine zwar nachvollziehbare, aber doch bemerkenswerte Problematik ein. Er kann keine Fallbeispiele präsentieren. Sein Verfahren ist nämlich zu indiskret. Er kann also nicht einfach eine, was weiß ich, manische Patientin oder wie auch immer jetzt als Fallbeispiel in diesem Buch präsentieren. Daher bietet uns der Autor Freud seine eigenen Träume als Traummaterial an. Dazu ein Zitat. Er bietet es an als ein reichliches und bequemes Material, das von einer ungefähr normalen Person herrührt und sich auf mannigfaltige Anlässe des täglichen Lebens bezieht. Man wird mir sicherlich, setzt Freud fort, Zweifel in die Verlässlichkeit solcher Selbstanalysen entgegensetzen. Die Willkür sei dabei keineswegs ausgeschlossen. Das gesteht Freud auch zu, aber er hält die Verhältnisse bei der Selbstbeobachtung doch immer noch für günstiger als die Verhältnisse bei der Beobachtung der anderen. Da ja die Hauptschwierigkeit die Überwindung der inneren Scheu sei Und so sagt er, jedenfalls dürfe man doch versuchen, wie weit man in der Traumdeutung mit der Selbstanalyse reicht. Ich werde also meine eigenen Träume hervorsuchen, fährt Freud fort, und an ihnen meine Deutungsweise erläutern. Und dann erzählt er, und damit komme ich dann für heute zum Ende, knapp einen ersten Traum. Das könnte uns jetzt eine Idee davon geben, was heißt das jetzt, so eine Traumdeutung, so wie er das jetzt ins Auge fasst, als Kernpraxis seiner neuen Wissenschaft. Mitsamt seiner Deutung wurde dieser einführende Beispielstraum aus dem Buch Die Traumdeutung in der Literatur berühmt. Und zwar unter dem Namen Der Traum von Irmas Injektion. Ich versuche jetzt hier, was eigentlich nicht möglich ist, diesen Traum verkürzt zu erzählen, mitsamt der Deutung. Also es ist jetzt eine Verknappung einer langen Passage im Buch, aus Zeitgründen. Bitte demnach das nachzusehen. Sie finden den Traum von Irmas Injektion vollständig, zum Beispiel auf der Plattform. Freud träumt von einer Patientin, Irma, die sich im Traum beklagt, sie habe immer noch Schmerzen. Sie sieht auch krank aus. Freud will keine organische Erkrankung übersehen und schaut ihr am Fenster in den Hals. Nach etwas Sträuben geht der Mund auf und entblößt einen weißen Fleck und ein verschorftes, nasenmuschelartiges Gebilde. Freud konsultiert einen Kollegen, Dr. M., und auch Freuds Freund Otto bestätigt die Diagnose. Irma habe eine wahrscheinlich aber harmlose Infektion. Freund Otto hat ihr unlängst eine Injektion gegeben mit einem Propylpräparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel Freud fettgedruckt träumt. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig, lauten dann die letzten Worte in Freuds Traumprotokoll. Wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Das ist also in Kurzform sozusagen das Traumprotokoll. Sie merken schon, also ein richtiger Traum, ziemlich eigenartig. Stammt auch aus der Lebenswelt des Träumers, wie man sieht. Freud analysiert nun den ganzen Traum in zerlegter Form, Satz für Satz. Ich habe die einzelnen Sätze des Traumes nur sinngemäß zusammengezogen und daher lässt sich die ausführliche Analyse, die Freud vornimmt, im Buch reicht sie über 10 Seiten, nicht mehr Schritt für Schritt nachvollziehen. Im Zuge dieser Analyse verdichten sich aber die divergierenden Aspekte doch zu einer Art Gesamtrichtung. Und diese sieht etwa folgendermaßen aus. Irmas Schmerzen kombiniert der Traum mit dem Thema jener eigentümlichen organischen Erkrankung, die Freud bei ihr, wobei in ihrem Aussehen verschiedene Freud-vertraute Frauen zusammenfließen, diagnostizieren kann. Zugleich sind der Kollege Dr. M. und der Freund Otto in die Sache involviert. Dr. M. als sachkundiger Zeuge, den der Traum allerdings als einen schlampigen Untersucher präsentiert. Und Freund Otto in der eigentümlichen Rolle eines Verursachers. Durch eine Injektion, was Freud an die Kokainvergiftung eines anderen Freundes denken lässt, er selber hatte Kokaingebrauch empfohlen, ist also Otto irgendwie so etwas wie der Verursacher durch diese Injektion. Trimethylamin, zentrales Wort in dem Traum, mit dieser Namenskette vorweg. Trimethylamin ist ein Stoff, der verdächtigt wird, im Sexualstoffwechsel eine Rolle zu spielen, was wie die ganze Szene auf die Rolle Ottos in dem ganzen Vorgang, der Irma diese Injektion gegeben hat, kein gutes Licht wirft. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig, lautet dann noch ein explizit geträumter Vorwurf. Und die Spritze war nicht rein. Freud identifiziert nun das Problem der eigenen Gewissenhaftigkeit als Arzt und die nagenden Zweifel daran, seine eigenen nagenden Zweifel daran, als unterschwelliges Thema des Traums. Im Grunde funktioniert der Traum als eine sozusagen mehrfache Folge von Abwehrhandlungen gegen Irmas Leid, eine organische Erkrankung ist schuld, wie auch, also Irma war ja seine Patientin, die er sozusagen nicht heilen konnte, also an Irmas Leid ist ja eigentlich eine organische Erkrankung schuld, wie auch gegen den tatsächlich aus einer Äußerung des Freundes Otto herausgehörten Vorwurf, Freuds Behandlung habe bei Irma versagt. Im Traum ist es dann umgekehrt Otto, der Irma vergiftet hat. Damit aber sei der Sinn des Traums klar, so Freud. Nämlich, Es sei eine Absicht erkennbar, welche durch den Traum verwirklicht wird und die das Motiv des Träumens gewesen sein muss. Zitat: Das Ergebnis des Traumes ist nämlich, dass ich nicht schuld bin an dem noch vorhandenen Leiden Irmas und dass Otto daran schuld ist. Nun hat mich Otto durch seine Bemerkung über Irmas unvollkommene Heilung geärgert. Wie gesagt, am Tag zuvor hatte Otto da tatsächlich zu den fortdauernden Beschwerden was gesagt. Der Traum rächt mich an ihm, indem er den Vorwurf auf ihn selbst zurückwendet. Von der Verantwortung für Irmas Befinden spricht der Traum mich frei, indem er dasselbe auf andere Momente zurückführt. Der Traum stellt einen gewissen Sachverhalt dar, so wie ich ihn wünschen möchte. Sein Inhalt ist eine Wunscherfüllung, sein Motiv ein Wunsch. Ende des Zitats. Halten wir diesen Punkt fest. Er klingt einfach und wird doch der näheren Erläuterung bedürfen. Der Traum ist eine Wunscherfüllung. Konkret hier freilich stecken in dem Traum gleich ein ganzes Bündel von Strebungen und es ist auch sozusagen eine Anhäufung von Wunschmomenten, die der Traum erfüllt. Das eigene untadelige Gewissen als Arzt bestätigen, sich rechtfertigen vor den Kollegen, zugleich Abwertung der medizinischen Fähigkeiten des Kollegen M. und Rache an dem unbequemen Freund, der diesen Vorwurf suggeriert hatte. Freud hebt den Erfindungsreichtum und auch die beeindruckende Wucht des einmal entschlüsselt ihn sicher durchaus konsequenten, um nicht zu sagen strategisch durchtriebenen Traumes und Traumarrangements hervor. Und interessant ist auch, also wie der Traum sozusagen so mehrfach daherkommt mit solchen Zuschreibungen, also sozusagen seine Aufgabe übererfüllt. Genau dazu nochmal eine Bemerkung von Freud, der genau das auch verzeichnet. Das ganze Plädoyer, nichts anderes ist dieser Traum, schreibt er, erinnert lebhaft an die Verteidigung des Mannes, der von seinen Nachbarn angeklagt war, ihm einen Kessel im schadhaften Zustand zurückgegeben zu haben. Erstens, verteidigt sich dieser Mann, habe er ihn unversehrt zurückgebracht. Zweitens war der Kessel schon durchlöchert, als er ihn entlehnte. Drittens hat er nie einen Kessel vom Nachbarn entlehnt. Aber umso besser, wenn nur eine dieser drei Verteidigungsarten als stichhältig erkannt wird, muss der Mann freigesprochen werden. Und ähnlich funktioniert in gewisser Weise auch dieser Traum, der sozusagen den Vorwurf gleich mehrfach abhandelt und erschlägt. So. Belassen wir es für heute bei dieser ersten Kostprobe von Freuds Traumwissenschaft als, wohlgemerkt, und das ist die Zäsur, als Traumdeutungswissenschaft. Und halten wir noch einmal fest, inwiefern Freud den Sinn des Traums als wirklichen Sinn bestimmt. Der Traum ist nicht Botschaft oder Vorzeichen einer Zukunft, die kommen wird oder dergleichen, sondern er verwirklicht, er realisiert eine verborgene, aber real vorhandene Absicht. Hier der inneren Entlastung durch mehrfache Verlagerung von Verantwortung und Schuld. Der Traum hat damit tatsächlich den Charakter einer psychischen Handlung, wie es ja in der Formulierung bei Freud auch hieß. Spannend ist natürlich jetzt die Frage, ja, wer handelt denn hier? Inwieweit kann man hier von einer realen Absicht und einer realen Handlung sprechen? Und die Frage verfolgen wir beim nächsten, also jetzt nicht in der kommenden Woche, wie gesagt, da Diskussion, aber dann im neuen Jahr weiter. Dazu heute nicht mehr. Was ich jetzt heute noch mache, ist eben die kurze Zusammenfassung, wie immer. Erstens, in Freuds Traumdeutung wird das Phänomen Traum in einem ersten Anlauf bestimmt als Erinnern, als Reproduktion von Erlebtem. Wobei die Traumkonstruktion nicht strikt zufällig erfolgt, sondern offenbar ihren eigenen verborgenen Regeln gehorcht. Zweitens, sofern der Traum eine Wahl trifft, das erinnerte Material auf bestimmte Weise anordnet, muss man ihn als einen psychischen Akt betrachten. Die Wahlentscheidung des Traums nimmt also möglicherweise einen vollwertigen Platz ein in der Kette unserer anderen mehr oder weniger bewussten Handlungen. Im Falle einer psychischen Erkrankung hat dieser Akt, ein Individuum träumt genau dies und nichts anderes, den Charakter eines Symptoms. Der Traum ist aus der Sicht des Arztes, der ihn untersucht, eine sinnvolle Handlung, weswegen Träume, mit diesem Schritt stellt sich Freud dann gegen die objektivistische Sicht seiner Zeit, im vollen wissenschaftlichen Wortsinn deutschbar sind, letztlich erklärbar. Drittens, zum Zweck der Traumdeutung liefert der Patient in der Einstellung freischwebender Aufmerksamkeit, die er eigens erlernen muss, das möglichst ungefilterte Traummaterial und seine ebenso ungefilterten Eingebungen, Assoziationen und Gedanken zu diesem Traum, jeweils zu einzelnen Stücken des Traums. Also da sehen Sie, es ist schon eine Dechiffriermethode, die einzelnen Elemente werden gesondert befragt und gesondert wird zu diesen Elementen ungefiltert assoziiert. Die erzählende Auseinandersetzung mit diesen ungefilterten Eingebungen macht die eigentliche Traumarbeit aus, in der freilich nicht nur das bereitwillig Erzählte, sondern gerade auch die Widerstände gegen Eingebungen und Aspekte der Deutung die Richtung hin zum Sinn des Traumdetails und zum Sinn des ganzen Traums weist. Für das Buch, viertens, für das Buch, die Traumdeutung, übernimmt diese Rolle des seine Träume mitteilenden und zu diesen frei assoziierenden Patienten Freud selber. Die Traumdeutung enthält also Selbstanalysen, mittels derer Freud sein Verfahren exemplifiziert. Ich komme auf dieses Thema nochmal zurück, es ist nicht ganz trivial. Fünftens, eine erste zentrale Einsicht Freuds lautet, dass der Traum, und sei es auf Umwegen, auf Wünsche zurückgeht. Oder besser, sich als Manöver der Erfüllung von uns unklaren, uns unangenehmen Wünschen offenbart, wenn wir ihn zu entschlüsseln wissen. Ich zitiere Freud. Schlusssatz, nach vollendeter Deutungsarbeit lässt sich der Traum als Wunscherfüllung erkennen. Ja, damit bis zum nächsten Mal. Bringen Sie doch Fragen mit für die Diskussion. Ich werde mir noch was überlegen, wie wir einsteigen können, aber ich wette, dass eine Menge Punkte so aus den vergangenen Wochen schon eigentlich zu Fragen führen könnten.